23. Gesang. Die Wettkämpfe für Patroklos. Also stöhnten sie dort in der Stadt. Jedoch die Achaier, als zu den Schiffen sie und zum Hellespontos gelangten, gingen sie auseinander, zu seinem Schiffe ein jeder. Die Myrmidonen allein ließ Achilleus nicht sich zerstreuen, sondern er sprach unter seinen Gefährten, Freunden des Kampfes: Myrmidonen, ihr Rossschnellen, mir so liebe Gefährten, spannen wir doch noch nicht ab von den Wagen die einhufgen Pferde, sondern mitsamt den Pferden und Wagen lasst uns herangehen und um Patroklos weinen, denn dies ist die Ehre der Toten. Haben wir aber uns dann erlabt an der schaurigen Klage, werden die Pferde wir lösen und alle das Nachtmahl hier halten. Sprach's, und die klagten alle zusammen, geführt von Achilleus. Dreimal trieben sie rings um den Toten die mähnigen Pferde, jammernd, und Thetis erweckte in ihnen die Sehnsucht nach Klage. Tränennass wurde der Sand und auch die Rüstung der Männer, denn einen solchen Entfessler der Flucht vermissten sie mächtig. Und ihnen stimmte an der Pelide die heftige Klage, seine mordenden Hände gelegt auf die Brust des Gefährten: Sei mir voll Freude, Patroklos, auch in den Häusern des Hades, denn ich erfüll dir nun alles, was ich zuvor hab versprochen. Hektor hierher geschleift, geb ich roh den Hunden zu fressen, und 12 prangende Söhne der Troer werd ich von deinem Scheiterhaufen bald schlachten, aus Zorn über deine Ermordung. Sprach's, und dem göttlichen Hektor ersann er schmachvolle Dinge, streckte ihn mit dem Gesicht nach unten an Patroklos Lager hin in den Staub. Die legten ab ihre Panzer, ein jeder eherne Blanke, und lösten die hochaufwiehernden Pferde und setzten hin sich beim Schiff des fußschnellen Ajakos Enkels zahllos. Und der gab ihnen ein herzerfreuendes Leitmahl. Viele glänzende Rinder verröchelten unter dem Messer, hingeschlachtet, und viele Schafe und meckernde Ziegen, viele Eber, strotzend von Fett mit blitzenden Zähnen, spannten sie aus und senkten sie ab an der Glut des Hephaistos. Überall floss um den Leichnam da Blut, mit Bechern zu schöpfen. Aber den Herrscher, den mit den Füßen schnellen Peliden, führten zu Agamemnon hin die Fürsten Achaias. Schwer nur bewogen sie ihn, denn er zürnte um den Gefährten. Als sie nun aber zu Agamemnons Hütte gelangten, da befahlen sie gleich den weithin tönenden Rufern, einen Dreifuß ans Feuer zu stellen, ob den Peliden sie dazu brächten, sich abzuwaschen die blutigen Krusten. Der aber lehnte dies hartnäckig ab, den Eid dazu schwörend: Nein, bei Zeus, der der Höchste ist und der Beste der Götter, nicht erlaubt ist's, dass man mit Waschungen naht meinem Haupte, ehe ich Patroklos habe verbrannt und errichtet sein Grabmal und mir geschoren das Haar, da mir nicht ein zweites Mal wieder solch ein heftiger Schmerz ans Herz kommt, solange ich lebe. Aber wahrhaftig, bequemen wir uns jetzt zum Mahl dem Verhassten. Doch in der Frühe lass Holz, Agamemnon, Herrscher der Männer, holen und bereit es uns halten, so viel ja ein Toter brauchgemäß haben muß, um zu gehen ins düstere Dunkel, dass diesen dann verbrenne das unermüdliche Feuer schnell vor den Augen hinweg und die Männer zurückkehren zum Kriegswerk. So sprach er, und die hörten willig auf ihn und gehorchten. Und nachdem sie hastig das Nachtmahl bereitet, ein jeder, schmausten sie nun und ermangelten nicht des gebührenden Anteils. Aber als sie verscheucht ihr Verlangen nach Essen und Trinken, brachen sie auf zur Nachtruhe zu seiner Hütte, ein jeder. Peleus Sohn aber lag am Ufer des tosenden Meeres, bitterlich seufzend unter den Myrmidonen, den vielen, auf freiem Platz, wo die Wellen plätschernd rollten ans Ufer. Als ihn der Schlaf nun ergriff und die Sorgen löste vom Herzen, um ihn erquickend ergossen, ermattet waren ihm die Glieder, als er Hektor verfolgte durch Ilios windige Ebene. Siehe, da nahte sich ihm des armen Patroklos Seele, ganz diesem gleichend an Größe und Schönheit der Augen und Stimme. Und sein Leib war ihm umhüllt von den gleichen Gewändern. Und sie trat hinter sein Haupt und sprach ihn an mit den Worten: Schlaf umfängt dich, doch mich hast du vergessen, Achilleus. Nicht warst du achtlos zu mir, da ich lebte, doch jetzt, da ich tot bin. Eiligst bestatte mich jetzt, dass ich Hades Tore durchschreite. Ausgesperrt halten mich fern die Seelen, die Schatten der Toten, und erlauben mir nicht, dass ich jenseits des Flusses sie treffe, sondern ich schweife nur so am breittorigen Haus hin des Hades. Und gib mir deine Hand. Ich sag's voll Jammer, denn niemals kehr ich vom Hades zurück, habt ihr mich übergeben dem Feuer. Nie mehr werden wir lebend fernab unserer lieben Gefährten sitzen, um Rat zu halten. Mich hat die Kehr, die Verhasste, eben verschlungen, der ich seit meiner Geburt war verfallen. Und auch dir selbst ist's bestimmt, du den Göttern gleicher Achilleus, unter der Mauer der reich begüteten Troer zu fallen. Eines noch, sag ich, und trag es dir auf, gesetzt du gehorchst mir. Lege nicht meine Gebeine von deinen gesondert, Achilleus, sondern in eins, wie ich aufwuchs mit dir in eurem Palaste, seit Menoitios mich, der klein ich noch war, aus Opoes in euer Haus geführt, infolge leidvollen Totschlags, damals, als ich den Sohn des Amphidamas hatte erschlagen. Absichtslos, nicht mit Vorsatz, aus Zorn beim Spiel mit den Knöcheln. Da nahm Peleus, der Lenker der Rosse, mich auf in den Häusern, zog mich umsichtig groß und macht mich zu deinem Gefolgsmann. So umhülle dieselbe Urne auch unsere Gebeine, doppelhänglich aus Gold, die dir schenkte die waltende Mutter. Ihm erwiderte drauf und sagte der schnelle Achilleus: Warum bist du mir, liebes Haupt, hierher denn gekommen und trägst dieses alles mir auf? Ich selbst aber werde alles genau dir erfüllen und deine Weisung befolgen. Aber tritt näher zu mir, lass uns einander umarmen, sei es auch kurz nur, und uns an der schaurigen Klage erlaben. Also sprach er und reckte verlangend nach ihm seine Hände, doch konnte er ihn nicht greifen. Wie Rauch entschwand in die Erde schwirrend die Seele. Und da fuhr Achilleus nun auf, sich verwundernd, schlug die Hände zusammen und sprach die klagenden Worte: Nein doch, so gibt es denn wirklich auch in den Häusern des Hades eine Art Seele und Abbild, doch Lebenskraft fehlt darin gänzlich. Denn die ganze Nacht hat des armen Patroklos Seele bei mir gestanden, klagend und in Tränen zerfließend, und trug mir jegliches auf und glich erstaunlich ihm selber. Sprach's und erweckte die Lust zur Klage in allen von ihnen. Während sie rings um den Toten kläglich noch weinten, erhob sich rosenfingrig die Eos. Der mächtige Fürst Agamemnon trieb, um Holz zu holen, die Maultiere nun und die Männer überall her aus den Hütten. Ein tüchtiger Mann, Meriones, führte Aufsicht, Gefolgsmann des tapferen Idomeneus. Die aber gingen, Holzfäller-Äxte haltend in Händen und geflochtene Seile, Voraus jedoch schritten die Mulis, trotteten vielfach bergauf und bergab, die Kreuze und die Quere. Als sie die Schluchten erreicht des quellreichen Ida-Gebirges, fällten sie eilig sofort mit langen, schneidenden Beilen Eichen mit laubigen Kronen, die stürzten laut krachend zu Boden. Diese zerspalteten alsdann gleich die Achaier und banden sie an den Maultieren fest. Die zerstampften den Grund mit den Hufen, wie sie durch dichtes Gehölz hinunter zur Ebene strebten. Auch alle Holzfäller trugen da Kloben, wie es des tapfern Idomeneus reger Gefolgsmann hatte befohlen. Und die warfen der Reihe nach sie hin am Strand, wo Achilleus ein großes Grabmal für Patroklos hatte bestimmt und sich selber. Als sie die Massen von Holz dort rings hatten niedergeworfen, blieben sie da und saßen zusammen. Aber Achilleus hieß die Myrmidonen sogleich, die das Kämpfen so lieben, sich mit dem Erz zu umgürten, zu schirren die Pferde ein jeder an seinen Wagen. Da tauchten flugs sie ein in die Rüstung, und auf die Wagen stiegen jetzt die Kämpfer und Lenker, vorne die Wagenkämpfer. Dann folgte die Wolke des Fußvolks, Tausende, und mittendrin die Gefährten, die Patroklos trugen. Ganz bedeckten den Toten mit Haar sie, dass sie sich schoren und auf ihn warfen. Das Haupt hielt hinten der edle Achilleus, trauernd, entließ er doch einen Freund ohne Fehl in den Hades. Als sie die Stelle erreichten, die ihnen Achilleus bezeichnet, setzten sie Patroklos ab und schichteten reichlich ihm Holz auf. Da aber sann auf anderes der fußschnelle edle Achilleus und schor sich abseits vom Holzstoß ab die Mähne, die blonde, die dem Spercheios er hatte wachsen lassen zur Fülle. Aufgebracht sagte er dann, übers Meer das Weinfarbene blickend: »O Spercheios, umsonst gelobte dir Peleus, mein Vater, wenn ich dorthin wiederkehrte zum lieben Land meiner Väter, für dich zu scheren mein Haar und ein 100 Opfer zu weihen und 50 unverschnittene Widder bei dir dort zu schlachten für deine Wasser, da, wo dir dein Hain- und Opferaltar steht.« So gelobte der Greis. Nicht erfülltest du ihm den Gedanken. Jetzt aber, da ich nie mehr zurückkehre ins Land meiner Väter, will ich Heros Patroklos geben, mein Haar, dass er's mitnehm. Sprach es und legte das Haar in die Hände des lieben Gefährten und erweckte die Lust zur Klage in allen von ihnen. Über den Jammernden wär nun das Licht der Sonne gesunken, hätte nicht schnell sich Achilleus an Agamemnon gewendet. »O Atreide, da deinen Worten das Kriegsvolk Achaias wohl am meisten gehorcht und des Klagens einmal genug ist, heiße sie jetzt sich zerstreuen vom Holzstoß und richten die Mahlzeit. Dies hier jedoch werden wir besorgen, denen am meisten für den Toten die Sorge obliegt. Doch die Führer sollen bleiben.« Aber nachdem dies gehört Agamemnon, der Herrscher der Männer, ließ er sogleich sich die Krieger zerstreuen zu den schnittigen Schiffen, doch die Bestattenden blieben dort und schichteten Holz auf, bauten den Holzstoß 100 Fuß in die Länge und Breite, legten den Leichnam zuoberst darauf, bekümmert im Herzen. Und viele feiste Schafe und Hornvieh mit schleppenden Schritten häuteten ab und zerlegten sie dann vor dem Holzstoß. Von allen nahm das Fett heraus und umhüllte den Leichnam Achilleus bis zu den Füßen vom Haupt her und schichtete rings die Kadaver, stellte darauf zwei henklige Krüge voll Honig und Tierfett und lehnte sie an das Lager. 4 Pferde mit kräftigen Nacken warf er hastig hinein in den Scheiterhaufen, laut stöhnend, Hunde hatte der Herrscher 9 am Tische gehalten, auch von denen warf 2 er sie köpfend hinauf auf den Holzstoß, und 12 edle Söhne dazu der mutvollen Troer, alle ermordend durchs Schwert. So Schlimmes ersann er im Innern, ließ des Feuers unverwüstliche Kraft er verzehren, schluchzte dann auf und rief beim Namen den lieben Gefährten: »Sei mir voll Freude, Patroklos, auch in den Häusern des Hades, denn es ist alles dir nun erfüllt, wie ich es versprochen.« 12 von den edlen Söhnen der mutvollen Troer verzehrt nun alle mit dir zusammen das Feuer. Doch werde ich Hektor, Priamos Sohn, nicht dem Feuer geben zum Fraß, nein, den Hunden. So sprach er drohend, doch diesen ließen die Hunde in Frieden, wehrte die Hunde doch ab, die Tochter des Zeus Aphrodite, Tag und Nacht, und bestrich seinen Leib mit ambrosischem Salböl, duftend nach Rosen, dass nicht der Pelide ihn schleifend zerschramme. Über ihm breitete aus eine schwarzblaue Wolke Apollon, oben vom Himmel zur Ebene, und umhüllte den ganzen Raum, den der Tote bedeckte, damit nicht vorher der Sonne Kraft ihm rund um den Leib ausdörre an Sehnen und Gliedern. Doch der Holzstoß des toten Patroklos wollte nicht brennen. Da aber sann auf andres der fußschnelle, edle Achilleus, wandte sich weg vom Holzstoß und betete zu den 2 Winden, Boreas, Zephyros auch, und gelobte herrliche Opfer. Vielfach spendete Wein er aus goldenem Becher und flehte, dass sie kämen, damit aufs Schnellste die Leichen verbrennten und das Holz sich eilig entzünde. Die windschnelle Iris aber erhörte sein Bitten und ging zu den Winden als Botin. Diese waren versammelt im Haus des argstürmenden Zephyr und genossen den Festschmaus. Und Iris, eilig sich nahend, trat auf die steinerne Schwelle. Wie diese sie sahen mit den Augen, sprangen sie alle auf und riefen zu sich, sie ein jeder. Sie aber lehnte es ab, sich zu setzen, und sagte die Worte: »Nein, nicht sitzen. Ich muss ja zurück zu Okeanos Strömung in der Äthiopenland, dort, wo sie Festhekatomben für die Unsterblichen weihen, dass auch ich mitspeis von den Opfern. Aber dass Boreas komme, so wie der tosende Zephyr, darum bittet Achilleus, und herrliche Opfer gelobt er, dass ihr den Scheiterhaufen entfacht, auf welchem gebettet Patroklos liegt, den alle beklagen im Volk der Achaier.« Also sprach sie und ging hinweg. Da erhoben die Winde sich mit unsäglichem Tosen und jagten vor sich die Wolken. Schnell erreichten sie schnaubend das Meer, es erhob sich die Woge unter dem pfeifenden Luftzug. Sie kamen zur scholligen Troja und fielen ein in den Holzstoß. Es prasselte mächtig das Feuer. Über die Nacht hin trafen zugleich sie den lodernden Holzstoß mit schrill pfeifenden Stößen. Achilleus schöpfte die Nacht durch aus goldenem Mischkrug, haltend den doppelhänkligen Becher Wein, und goss ihn zu Boden, so dass er die Erde benetzte, immer und immer rufend des armen Patroklos Seele. So wie ein Vater wehklagt, des Sohnes Gebeine verbrennend, des frisch Vermählten, der sterbend die armen Eltern betrübte, so wehklagte Achilleus des Freundes Gebeine verbrennend und umschlich den Holzstoß unter häufigem Stöhnen. Erst wenn der Morgenstern aufgeht, das Licht auf der Erde zu künden, Eos im Safrangewand sich nach ihm übers Meer dann verbreitet, da erst erlosch der Holzstoß und brannte nieder die Flamme. Nun gingen wieder die Winde zurück, nach Hause zu kehren, über das thrakische Meer, das stöhnte im Wogenschwall tobend. Und der Pelide wandte sich ab vom Holzstoß zur Seite, legte erschöpft sich hin, und süßer Schlaf überfiel ihn. Doch die versammelten alle zusammen sich um den Atriden, und den Schlummernden weckte der nahenden Lärm und Getrappel, und er setzte sich aufrecht und sprach zu ihnen die Worte: Atreus Sohn und ihr andern Besten aller Achaier, löscht den Scheiterhaufen zuerst mit funkelndem Weine rundum, soweit sich die Kraft des Feuers erstreckte. Dann lasst uns sammeln des Patroklos Totengebein des Menoitios Sohnes, sorgsam es unterscheidend, doch leicht ist es zu erkennen. Denn er lag in der Mitte der Scheiter, die andern verbrannten außen am Rande, gemischt durcheinander Pferde und Männer. Jenes nun lasst uns in goldener Schale und doppelter Fettschicht bergen, bis das auch mich dann umfängt, das Dunkel des Hades. Aber den Grabhügel heiße ich nicht allzu hoch aufzuhäufen, sondern nur so, wie's sich schickt. Dann später mögt ihr Achaier breit und hoch ihn errichten, soweit ihr mich überlebend hier bei den Schiffen mit vielen Ruderbänken zurückbleibt. Sprach es, und diese gehorchten dem fußschnellen Sohne des Peleus, löschten den Scheiterhaufen zuerst mit funkelndem Weine, weit wie die Flamme gedrungen, und tief häufte auf sich die Asche, sammelten weinend das weiße Gebein des sanften Gefährten in goldener Schale, umhüllten es dann mit doppelter Fettschicht, trugen's zur Hütte und schlugen es ein in schmiegsames Leinen, zogen den Kreis für das Grabmal und legten rings um den Holzstoß Grundsteine aus und schütteten Haufen von Erde darüber.